Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Heute mit Christian Grasser am Mikrofon und mit ziemlich dicken Beats im Programm. Ich nehme mir einfach mal das Motto von Era Broadcast zu Herzen und spiele heute nur 21st Century Beat Music. Los geht's mit Moa Pillar aus Russland vom Era Broadcast Kollektiv. Wir hören Water Lily, der Opener der aktuellen Fly Russia Compilation. 31 seconds and we're gone for auto sequence start. T-minus 10 seconds. We'll be right back. FM. Pixelord aus Moskau war das mit seinem Track Cheese Freak. Eigentlich heißt der junge Russe Alexei Devyanin, einer der noch mehr oder weniger unentdeckten Stars der Moskauer Beat-Szene. Er veröffentlicht seine Musik als Pixelord bei dem deutsch-italienischen Netlabel Era Broadcast. Das heißt, die Musik gibt's als freien Download, allerdings nur als Standardqualität. Wer mehr will, kann auch Vinyl oder hochqualitative, also verlustfreie Downloads kaufen. Für den Moskauer Künstler liegt in diesem Hybridmodell die Zukunft. Ja, ich denke, dieses Modell hat Zukunft. Musik als Download muss nicht unbedingt käuflich sein. Sie wird auch schneller bekannt, wenn sie frei veröffentlicht wird. Aber es sollte dann auch immer Vinyl geben, das gekauft werden kann. Denn ich denke, in Zukunft werden Musiker nur noch mit Live-Auftritten und mit Vinyl, das Sammlerwert hat, Geld verdienen. Alexei Devyanin alias Pixelord über Musikverkauf, Live-Auftritte und freie Musik im Netz. Ähnlich wie Pixelord sieht das auch sein Kollege Democracy. Auch er hat einen Track der Fly Russia Compilation beigesteuert. Wir hören Shapeshifter von Democracy aus Russland. Shapeshifter von Democracy aus Russland. Und von Russland machen wir uns nun auf nach China. Auch dort gibt es Netlabels. Bypass heißt eines der bekanntesten. Auch über China hinaus kennt man Bypass in der Szene. Der Macher dieses Labels produziert auch selbst Musik. Chang heißt der junge Mann aus Peking. Wir hören Freezing Point. Thank you. Freezing Point von Chang, der das Netlabel Bypass nur deshalb gegründet hat, um überhaupt Musik veröffentlichen zu können. Denn durch die Veröffentlichung umgeht er die Zensur in China. Die ersten 8 Releases stammen von ihm. Mittlerweile gibt es über 60 von Künstlern aus aller Welt. Wir hören noch einen Track von Chang, My Chinese, von seinem 3. Album aus dem Jahr 2008, Infuser. Me. inside the faces, inside the faces. Clytem Scanning aus Paris mit dem Track Lions and Montgolfiers. Erschienen ist dieser Song bei dem wunderbaren Bedroom Research Netlabel. Und bei dem bleiben wir auch noch eine Weile, denn jetzt folgen zwei Tracks von Yoshiteru Himuro aus Japan, der schon seit 13 Jahren Musik macht. Wir hören Pay for What und danach Pointing Answer von seinem aktuellen 4P-Album. Darin gibt's Wonky IDM Glitch Hop, wie er selbst sagt. We'll be right back. Himuro aus Japan mit Pointing Answer. Erschienen ist dieser Track auf dem 4P-Album. Das gibt's als freien Download bei dem Netlabel Bedroom Research. Links dorthin gibt's wie immer bei uns im Netz. Jetzt geht's auf nach Frankreich, und zwar zu Fresh Pope Records. Die hatten wir schon öfter mal in der Sendung. Diesmal kommt das Netlabel aus Orléans gleich dreimal vor, denn es gibt neue Veröffentlichungen von Pix und Maxime Robin. Das bedeutet Hip-Hop meets Electronica. Wir hören Autisme von Pix von seinem neuen Album Neuroleptic. Pix mit Autisme erschienen auf seinem mittlerweile vierten Album bei Fresh Pop Records, Neuroleptic heißt es. Daraus hören wir noch einen Track, und zwar La Cartésie. Thank you. L'arme de Johnny n'est en aucun cas l'arme du crime. FM. Maxime Robin aus Quebec, Kanada. Space Screwdriver heißt dieser Track und erschienen ist der als freier Download bei Fresh Pope Records. Nun kommen wir zu einem Netlabel aus Schottland, und zwar Black Lantern Music. Dort erschien 2009 eine EP von dem Künstler Texture. Er macht, so sagt er das zumindest selbst, Loop-basierten Hip-Hop mit Dubstep, Elektro- und Lo-Fi-Rock-Einflüssen. Wir hören Vilnius Colony von seiner Aphasia EP. Musik Vilnius Colony von Texture. Seine Aphasia-EP gibt's bei dem schottischen Netlabel Black Lantern Music. Und genau bei dem gleichen Label erschien auch The Spinal Conflict EP, und zwar stammt die von Black Mass Plastics. Von dieser EP hören wir Skelchgate. here it comes. Black Mass Plastics mit Skelchgate von der Spinal Conflict EP. Als freier Download zu finden bei dem Netlabel Black Lantern Music. Und dort gibt's auch den letzten Track dieser Sendung, denn es ist mal wieder soweit. Eine Stunde ist fast rum. Damit war's das mit mir und Frequency für diesen Monat. Neue Musik aus dem Netz gibt's dann wieder im Oktober. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Und ich verabschiede mich mit Morphemish und dem Track Definite Urge Mode. Download und Infolinks gibt's wie immer bei uns im Netz auf byte.fm/magazin.